wie wär's mit Hallo? Hatten wir das nicht schon mal, dass wir immer den Buchstaben betonen wollten? Wollten? Ja, können wir gerne machen. Stell dir vor, das machen wir die ganze Folge. Oh, ich hab vor, das ist richtig schwierig. Ja, ich muss, da muss man sich echt konzentrieren. Die Alternative zur E-Sprache. Oh Gott, ja. Wenn man die nicht... Kriegst du das hin? Num und O, wohnst du? Ja. Jo, ich glaube schon. Ah, dann begrüß doch mal so. Hallo. Hallo und Kurzschlussvokum Bode Folge O. Hallo Susklo. Hallo. Hallo Moren. Moron. Man hört... Moron, oh Gott. Man hört sich automatisch ein bisschen wie der Weihnachtsmann an. Ja, hat er. Stimmt. So in den Bart reingenuschelt. Ja, genau. Ja, da sind wir doch schon direkt beim Thema. Also nicht Weihnachten, ja. Sondern O. Weihnachten kommt dann in 3 Monaten. Ja, da ist schon wieder vorbei. Das ist schon fast wieder Silvester. Stimmt. Oh Gott, ja, stimmt. Es geht so schnell. Aber ich habe jetzt schon an die ersten Weihnachtsgeschenke gedacht. Man kann und nicht ich viel habe, genug damit anfangen. Das stimmt, auf jeden Fall. Und ich habe heute den ersten Newsletter erhalten mit Weihnachtsdekorationen. Oh, auch schön. Ich habe auch schon am Wochenende Adventskalender gesehen. Oh. Da dachte ich, das ist jetzt stimmt. Ein bisschen sehr übertrieben. Also da steht ja dann jetzt noch 2 Monate rum. Ja, aber man kann jetzt auch online überall schon welche bestellen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wem schenkst du sowas? Das kann ich ja jetzt nicht verraten, ne? Hören ja alle zu, die ich beschenke. Alle. Nee, ich habe nur genau. So ein paar Sachen schon mal überlegt, ein bisschen gebrainstormt. Mhm. Und eigentlich ist es auch schlau, wenn man das ganze Jahr über macht und sich mal irgendwie so Sachen aufschreibt, aber es ist dann schon schwierig, finde ich. Und dann kommt Weihnachten halt wirklich immer schneller. Es ist so, ja. Ja. Aber ich finde es voll gut, dass du das machst. Sollte ich auch. Ja, ich sag ja nicht, dass es erfolgreich ist. Gib mir Mühe. Das musst du ja nicht erwähnen. Du kannst sagen, hey. Ja, das stimmt. Brainstorming gemacht. Ja. War super. Ja. Ja. Ja. Wie stehst du denn zu unserem heutigen Buchstaben? Ist es einer, den du magst, oder? Ja. Sagen wir es mal so, er kommt in meinem Nachnamen vor. Was ja schon mal prinzipiell gut ist. Die Buchstaben sind mir ja sowieso schon mal sympathisch, die in meinem Namen vorkommen. und ja, ich habe eben überlegt, so von den Vokalen. Ah nee, es fehlt noch das U, ist nicht der letzte, da kommt noch einer. Bin ich am Überlegen, ob der am wenigsten, also nur von den Vokalen jetzt, welchen Platz der da wäre. Weil, also E war ja ziemlich weit oben, ne? War nicht sogar Platz 1, das E? Ja. Ne? Und A war ja, glaube ich, auch nicht so schlecht. Bei I weiß ich nicht mehr, wie das war. Und ich habe irgendwie das Gefühl, O könnte ein bisschen schwächer sein. Aber das kannst du uns bestimmt gleich sagen. Auf jeden Fall. Ich habe alle Fakten sehr gut zusammengetragen. Dann schieß los. O ist der wievielte Buchstabe? Der 15. Ja. Im klassischen Alphabet übrigens der 14. Aha. Als Fun Fact. Aber welcher fehlt denn da? Ja, das musst du jetzt nicht fragen. Okay. Das habe ich mich beim letzten auch schon gefragt, weil das ist ja immer quasi eine niedrigere Zahl. Und dann dachte ich, was hat das zu bedeuten? Okay. Welcher ist es? Aber der O, es ist so, es passt irgendwie so, weil der O ist ja so rund und abgeschlossen und in sich. Eine runde Sache. Genau, runde Sache. Und so auch bei der Häufigkeit. Der 15. Buchstabe liegt auf Platz 15. Finde ich sehr schön. Das ist gut. Durchschnittliche Häufigkeit 2,5%. Ist nicht so viel. Platz 15? Ja, ist ja auch ist eher so viel, die, nee. Ja, die zweite Hälfte, ne? Also die untere Hälfte. Also ich glaube, du könntest recht haben mit deiner These. Ja, das werden wir dann überprüfen, wenn wir beim U sind. Dann müssen wir uns das jetzt hier merken. Ja, auf jeden Fall. Also nichts leichter als das. Dann sind wir ja richtig gut drin in sowas. Du hast doch letztes Mal gesagt, dass du noch eine Tabelle anfertigen möchtest. Habe ich das gesagt? Selbst das weiß ich schon nicht mehr. Oh Gott. Du hast gesagt, oh, das mache ich dann gleich. Doch, stimmt. Oh, da war aber. Das habe ich direkt wieder vergessen. Aber ja, stimmt. Also ich wollte auflisten, welcher Platz das ist und ja, also quasi das Alphabet so sortieren nach den Plätzen. Sehr gut. Ja, mache ich vielleicht mal. Mal gucken. Du, ja, ja. Frag mich nächstes Mal nochmal. Genau. Fingeralphabet technisch ist es auch ein sehr einfacher Buchstabe. Ist einfach nur O, also rund die Finger? Ja, genau. Also Daumen und dann alle Finger zum Daumen. Ja, es ist, sieht wirklich aus wie ein O. Genau. Nicht so schwer. Das schafft man. Was auch lustig ist, ist eine Uhrenmarke ist quasi auch dieser Buchstabe. Ja? Kommst du darauf? Eine Uhrenmarke? Ja, also ja. Das griechische O quasi. Ja. Oh Gott. Omega. Ah ja, boah, das wollte ich gerade sagen. Aber ich habe gesagt, habe mir gerade gedacht, ich sag's nicht, weil es bestimmt falsch ist. So ging es mir auch immer in der Schule früher. Oh. Das war richtig dumm. Aber ja, okay. Genau. Also. Stimmt. Haben wir auch noch eine Uhrenmarke vertreten. Ja. Und der O im protosemitischen Alphabet, wo wir immer noch nicht genau wissen, was das protosemitische Alphabet ist, wird der O als Auge dargestellt. Also es ist oval mit einem Halbkreis. Also es sieht dann wirklich aus wie ein Auge. Okay, crazy. Ja, wo wirklich crazy, weil Auge fängt ja mit A an und hat kein O, ne? Also macht gar keinen Sinn. Nee, überhaupt nicht. Ja, das war's eigentlich auch schon. Okay. Zu dem hübschen Buchstaben. Ja, das klingt doch schon mal gut. Gell? Ich wollte noch vorne wegschicken, falls ich mich heute ein bisschen verschnupft anhöre. Ich habe Saskia angesteckt. Dann ist es, ja genau, weil wir noch keinen Popschutz haben und keine Mikros. Richtig. Keine vernünftigen. Ich wollte heute ja welches besorgen und das hat nicht geklappt, weil scheinbar niemand Podcasts aufnimmt in der Schweiz und ein Mikrofon braucht. Ja, aber sobald dieses da ist und ein Popschutz, können wir uns nicht mehr anstecken. Du kannst doch einen Laden eröffnen und Mikros verkaufen. Gute Idee. Es scheint da eine Marktlücke zu sein. Ja, oder es will halt wirklich niemand. Ja, dann gibt es den Laden halt wieder. Aber auf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht. Ja. Also einfach nur Entschuldigung vorneweg, falls es heute bei mir nicht so rund klingt. Okay, das verzeihen wir, weil es war ja bei mir die letzten zwei Male auch etwas verschnupft. Wie wird es erst im Winter werden? Ja. Also ich meine, ne? Es ist gerade mal Ende September. Ich hoffe einfach, da werde ich nicht krank. Ja. Oder ich werde auch nicht mehr fliegen. Bei mir ist es vom Rückflug her. Ach, wirklich? Mhm. Also ich gehe davon aus, weil kaum war ich zu Hause, hatte ich dann Halsweh und so. War da irgendwie Lüftung an oder? Ja, es war halt sehr warm und dann habe ich die Lüftung angestellt. Ja, das ist immer gefährlich. Ja. Ja. Naja, das werde ich auch überstehen. Ja, glaube ich auch. Ja. Ja. Zieh doch mal. Ja, ich habe mir gerade hier meinen Beutel schon geholt. Der Hundekotbeutel. Hundekotbeutel. Das soll ich dir zu Weihnachten ein hübsches Beutelchen schenken? Gerne. Wäre das was? Das wäre super. Okay. Okay, ich habe gezogen, ja, etwas Peinliches. Als Teenager, wenn man an ein Konzert geht und dann dort sein Ultra-Sängerschwarm sieht, ja, und vielleicht sogar trifft, so beim Autogramm geben oder so, und dann wird man ohnmächtig. Oh. Das ist richtig peinlich, ja, weil man will ja dann cool sein. Das stimmt. Und ja. Also, ich glaube. Ja, das ist peinlich. Ist mir zwar noch nicht passiert, ja, aber mir auch nicht. Stelle ich mir peinlich vor. Also, ich wurde auch noch nie ohnmächtig. Also, auch unabhängig von irgendeinem Schwarm. Nee, da ich schon. Ich kenne das Gefühl nicht. Du schon? Ja, schon häufiger. Aber es ist nicht so ein tolles Gefühl, ehrlich gesagt. Aber führ mich dort mal ein, weil ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, wie das sein muss. Okay, also das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her. Das war, glaube ich, letztes Jahr irgendwann. Uh-huh. Da war es, ich glaube, so auch im Sommer. Oder so im Spätsommer. Da war ich meine Oma besuchen. Die war in der Reha-Klinik. Und die hat was an der Hüfte gehabt. Und dann war ich bei ihr auf dem Zimmer. Und dann hat sie angefangen so zu erzählen, so von der OP, dass das aber alles gut verlief. Und dann hat sie aber erzählt halt von irgendwelchen anderen Leuten, bei denen das total schlimm war und dass sie ganz oft operiert werden mussten und alles. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich, weil ich kann so, oh, sowas kann ich mir gar nicht, also sowas mag ich gar nicht, so Blut und irgendwie mir der vorstellen, wie da so eine offene Hüfte, die sich immer wieder entzündet. Und ich weiß nicht, ob es daran lag oder an irgendwas anderem, aber ich habe sie dann noch so ein bisschen reden gehört. Und dann wurden meine Ohren aber so ein bisschen taub. Und dann habe ich noch so gesagt, oh, ich muss mich mal kurz hinsetzen. Dann habe ich mich auf den Stuhl gesetzt. Ja, und das Nächste, was ich dann halt wieder weiß, ist, wie ich auf dem Boden liege. Ach, krass. Ja, und dann, also mein Freund war auch da, der hing halt so über mir und hat mir so ins Gesicht geklatscht. Und meine Oma war ganz panisch und hat versucht, übers Telefon halt eine Krankenschwester herzuholen. Ja, und dann kamen auch Krankenschwestern, die haben dann halt da irgendwie, die haben mir eine Banane und Wasser gebracht. No. Und ich weiß gar nicht, ob die auch irgendwie Puls oder irgendwas gemessen haben, ich weiß gerade nicht mehr. Und dann ging es mir eigentlich wieder ganz okay. Und okay. Ja, dann war ich auch beim Arzt und der meinte halt, es kann auch einfach so an der Hitze und zu wenig Flüssigkeit oder so gelegen haben. Weil jetzt sonst an meinem Blut und sowas alles in Ordnung war. Aber ich hatte das auch schon häufiger so früher beim Arzt, halt auch beim Blut abnehmen, dass mir dann immer schwindelig geworden ist und dass ich immer gesagt habe, schon bevor die das dann gemacht haben, immer gesagt habe, kann ich mich bitte hinlegen? Und dass ich das schon gar nicht mehr im Sitzen gemacht habe, damit ich direkt in Position war, falls was passiert wäre. Ja, aber es ist ein ganz komisches Gefühl, weil du merkst halt wirklich, wie einfach in deinem Kopf, also wie dir so schwarz vor Augen wird und du nichts mehr hörst und dann einfach deinen Kreislauf weg, also so das ganze Blut aus dem Kopf weg ist. Ganz komisch. Weil ich kenne so dieses kurz schwarz vor Augen werden. Genau. Oder so diesen Blutzuckerabfall. Ja, genau, wenn man zu schnell irgendwie aufsteht. Das habe ich schon erlebt, genau. Aber ja, das musst du dir vorstellen. Dass dir das Bewusstsein immer noch, ja. Genau, das musst du dir vorstellen, wie das so schwarz wird, dann wird das ja relativ schnell wieder, geht das dann so weg, ne? Nur halt, das musst du dir vorstellen, dass es halt nicht weggeht, dass es dann dunkler wird und du dann einfach. Ja. Und weißt du, wie lange du da lagst? Nee, ich glaube nicht lang. Also mein Freund hat mir nur gesagt, er hat mir richtig, richtig doll, also er hat mich richtig doll geohrfeigt und ich habe es nicht gemerkt. Also beim ersten Mal habe ich wohl gar nicht reagiert und beim zweiten Mal habe ich ja dann gemerkt, irgendwie wie da irgendwas in meinem Gesicht so war. Tat aber halt auch gar nicht weh oder so. Und er meinte, er hat schon relativ doll gehauen. Aber das sind dann, glaube ich, nur ein paar Sekunden irgendwie. Aber hat er es schon mehrmals erlebt jetzt bei dir? Also wusste er, was zu tun ist, weil ich, irgendwie rütteln oder so. Nee, ich glaube, als ich gesagt habe, mir wird schwindelig, hat er irgendwie noch so gesagt, du bist ganz blass oder irgendwie sowas. Und dann, als ich so in mich zusammengesackt bin, hat er mich halt quasi so auf den Boden gelegt, so mehr oder weniger. Okay. Aber ich glaube nicht, ich glaube, das war das erste Mal, dass er dabei war. Also die Male beim Arzt oder so war ich ja meistens alleine. Ja, ja, ja. Und ich glaube sonst... Aber was will einem der Körper, also ist das eine Schutzfunktion des Körpers oder eben wirklich einfach nur, weil er zu schwach ist? Ich weiß auch nicht. Also weil ich habe mich gar nicht schlecht gefühlt. Also ich hatte ganz normal gefrühstückt morgens, ich hatte auch was getrunken. Es war jetzt auch nicht 40 Grad, es waren halt irgendwie noch so um die 20 Grad, also jetzt nicht auch super heiß. Aber ich kann mir halt fast vorstellen, also ich habe irgendwie das Gefühl so von so Horror-OP-Stories oder so. Wenn ich mich wenn ich mir das zu sehr vorstelle, dann wird mir das schon ein bisschen anders irgendwie. Also das beim Blutabnehmen hatte ich auch so, als ich noch jünger war, merkte ich auch, als sie ansetzen wollten und ich saß so, es ist besser, wenn ich jetzt liege, weil ich irgendwie mich da so reingesteigert habe, weil ich Spritzen halt nicht mag oder Nadeln. Ja. Aber jetzt letztens haben sie mir auch wieder Blut abgenommen und da war ich echt stolz. Da bin ich gesessen und es war okay, ich hatte keine Angst. Gut, sie hat auch sehr gut gestochen, also nur ein Piekser und gut war, weil ich hatte es auch schon, dass sie da irgendwie linker Arm, rechter Arm, nochmal linker Arm. Oh, das ist dann. Ja, das möchte ich mir gerade zum Beispiel schon gar nicht vorstellen. Ja, okay, okay. Aber das wir wollen auch den Podcast durchziehen. Beim Blutabnehmen, bleib bei uns. Ja, beim Blutabnehmen ist ja auch immer das Problem, dass du dir ja auch nüchtern hingehst. Und dann ist ja so wie, das ist ja meistens dann morgens, man hat ein bisschen was getrunken vielleicht, aber halt noch nichts gegessen. Ja. Dann wartest du die ganze Zeit im Wartezimmer und bis du mal drankommst und dann ist irgendwie, glaube ich, auch mein Kreislauf schon so ein bisschen, also noch nicht so richtig in Schwung gekommen halt morgens. Aber dann habe das auch ganz oft, dass ich so diesen Moment habe, ich merke, dass mir so warm wird und es kribbelt so ein bisschen und ich merke dann so, okay, könnte jetzt sein, dass irgendwas kommt. Und dann habe ich das aber auch der Ärztin das letzte Mal gesagt und die hat dann auch gefragt, wollen Sie sich hinlegen? Dann habe ich aber so ganz tief ein- und ausgeatmet und habe halt nicht an diesen Arm geguckt, sondern in die andere Richtung. Und sie hat mich so ein bisschen versucht abzulenken und hat mir so ein bisschen Fragen gestellt und so. Und dann ging es auch. Aber ich glaube, wenn ich da dann so wieder ein bisschen weiter dran gedacht hätte, vielleicht hingeguckt hätte und keine Ahnung, dann, weiß ich nicht, wäre es vielleicht mal kurz, wäre ich mal kurz weg gewesen. Oh. Ja. Das ist schon faszinierend, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Also, vielleicht kannst du das ja irgendwer erklären. Ja. Warum das so ist. Ja, es kann ja echt doof enden. Ich meine, wenn du dann irgendwo blöd aufschlägst. Ja, ja, eben. Auf jeden Fall. Also ich war bisher halt immer in Situationen, wo irgendwer dabei war oder ich, wie gesagt, beim Arzt oder irgendwo war, wo eigentlich nichts passieren kann, aber. Ja. Aber dann so komische Sachen, wo ich an der Hand genäht wurde, nur mit so einer örtlichen Betäubung, ne, da passiert nichts. Da liege ich einfach und die können machen, was sie wollen. Also ganz komisch. Weiß ich auch nicht, was da los ist. Ja, ist wirklich seltsam. Ja. Ja. Aber ja, Peinlichkeit. Ja, Peinlichkeit. Jetzt habe ich auch wieder einen Fehler gemacht. Oh, mir ist was eingefallen. Ich habe nämlich gerade auf meinen Kalender geguckt. Und da ist halt September, also ist so ein Geburtstagskalender, so ein kleiner. Und da steht halt September und dann dachte ich so, oh, den muss ich morgen umschlagen. Und auf Oktober, genau. Und dann ist mir das Oktoberfest eingefallen. Oh ja. Ja. Würde ich, also das ist natürlich jetzt keine Peinlichkeit so in dem Sinne von, dass es mal peinlich, also keine Ahnung, ne, so wie ich habe in der Bahn gepupst oder so, sondern es ist halt ein peinlich ist das falsche Wort, aber ich sag's jetzt trotzdem, weil ich es komisch finde. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Also es kann schon sehr peinlich enden. Da sind, glaube ich, schon ein paar peinliche Gestalten unterwegs. Ja, ja. Aber ich war auch noch nie da. Ja. Also ich kann eigentlich gar nichts sagen. Ich habe nur immer Berichte und irgendwelche Bilder und Videos oder so. Am Original-Oktoberfest war ich auch nie, aber mal so an einem Fake. Auch in Deutschland. Und das ist auch irgendwie ein bisschen peinlich gewesen. Ja. Ja, ja. Da hatte ich auch das erste Mal so viel getrunken. Also weil ich ja kein Bier trinke, habe ich halt Weißwein getrunken. Ja. Es fährt noch ein bisschen mehr ein, habe ich das Gefühl. Ja. Und da ging es mir zum ersten Mal so schlecht in der Nacht, dass ich glaubte, mich übergeben zu müssen. Und das hatte ich vorher nie. Okay. Also es war, ja. Aber man muss ja auch so viel trinken, damit man die Musik erträgt. Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich dazu letztens auf YouTube sowas entdeckt von, das ist von irgendwie von öffentlich-rechtlichen so ein YouTube-Channel, keine Ahnung. Und da war halt einer, der hat, war einmal nüchtern auf dem Oktoberfest und einmal halt betrunken auf dem Oktoberfest. Und das haben die dann so ganz cool geschnitten, immer wie er dann da besoffen mitgrölt und dann am nächsten Tag da so gelangweilt zwischen diesen Betrunkenen steht. Und glaube ich, echt ein großer Unterschied, wenn du da trinkst und halt nicht trinkst. Also. Ja. Du musst, glaube ich, schon richtig gute Laune haben. Und also ich meine, weil zum Beispiel, ich habe auch schon, war auch schon bei vielen Sachen, dass ich nicht getrunken habe und hatte trotzdem viel Spaß. Aber ich glaube, beim Oktoberfest ist es, boah, kann es, glaube ich, echt schwierig sein. Ja, eigentlich ist es wie Karneval. Wollte ich gerade sagen, es ist halt ein bisschen wie Karneval, da trinken halt auch irgendwie alle. Ja. Auch wenn mal mehr und mal weniger. Aber ja, so beim Oktoberfest, da, ja, ist schon so ein bisschen wie Karneval. Da liegen dann bestimmt auch überall irgendwie Alkoholleichen rum und keine Ahnung. Ja. Ja, ist schon speziell. Hattest du dann auch einen Dirndl? Ja. Cool. Ja, klar. Das ist das Einzige, was ich cool finde. Ja, das ist echt toll. Dass man sich einen Dirndl anziehen könnte. Es gibt so schöne. Ja, das stimmt. Aber sind auch ganz schön teuer, ne? Je nachdem, wo man die kauft. Ja, ja. Also halt so im Kaufhof oder so gibt's ja diese Massendirndl. Es gibt auch noch ganz viele andere Läden, ne? Neben Kaufhof. Wir werden ja von niemandem gesponsert. Ja, ich weiß. Mensch. Ich weiß. Ja, okay, da findet man wahrscheinlich, ja, die sind wahrscheinlich ganz okay, ne, vom Preis. Ja, ja. Aber eben, so die richtig schönen, die kosten echt was, ja, das stimmt. Und es gehört halt auch so viel dazu, ist es ja. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja. Ja, zwei gute Peinlichkeiten. Die ein bisschen ausgeartet sind beide, aber okay. Dann zieh du doch mal die nächste Karte. Ja, dein Steckenpferd quasi. Also so hast du es genannt. Hab ich? Mhm. Weil es sind nicht Filme, aber es sind... Serien? Ja. Kacke. Boah, jetzt muss ich erstmal überlegen. Hau all deine Tipps raus. Kacke. Das fällt mir natürlich nichts ein, ne? Fernsehen. Was gibt's denn mit O? Mir fällt halt gerade nur Sachen ein, wo irgendwo ein O drin ist, aber nichts. Aha, nicht was mit O anfängt. Doch, ich hab was. Okay. OC California. Oh. California. Ja. Das kommt manchmal noch hier im Radio und dann freue ich mich. Oh. Ja, das ist echt toll. Ja, zur Serie. Ich habe die nie komplett geguckt. Immer nur so mal so ein bisschen, aber nie so richtig. Ja, ich auch. Aber das war halt damals auch noch nicht die Zeit, wo man die so richtig chronologisch geguckt hat, sondern man hat halt, wenn es im Fernsehen lief, manchmal hat man es halt geguckt. Das was im, ja, genau. Und manchmal halt nicht, ne? Genau. Und da, das also, stimmt. Vielleicht könnte ich das nochmal gucken. Ich glaube, das war eigentlich ganz cool. Meinst du, das ist gut gealtert? Kann man das noch schauen? Ja, doch, ich glaube schon, oder? Wie alt ist das denn? Das ist schon ein bisschen her, ne? Bestimmt 10 ich hätte jetzt auch Jahre 10, oder 15 noch mehr. Vielleicht sogar. Das ja. Ist 2019. Ja, ich würde auch. Ja, wir waren so Teenager ungefähr. Ja. Würde ich. Guck mal, ist eine Fernsehserie. Startete 2003 und ging bis 2007. Okay. Also liegen wir eigentlich mit beiden Antworten halbwegs richtig. 2003 sind ja sogar schon 16 Jahre. Krass. Ja. Oh, ja. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von dem Lied. Es ist so Ja, ich toll. höre mir das gleich Es extra ist an. wirklich toll. Hört euch das jetzt alle an. Es ist so ein schönes Lied. Und singt mit. Und stellt euch vor, wie ihr mit dem Ja. Auto durch Kalifornien fahrt. Ja, und all die schönen Schauspieler Ja, trefft. genau. Okay. Ist dir auch eine Serie Ja. eingefallen? Nein, aber ein Film. Na toll. Oh. Ja, ein Ja, Film, aber dann keine sag. Serie. Dann sag. Der Zag. Dann sag halt. Aber ich kann danach auch nichts über den Film Ist sagen. okay. Okay. Orient Express. Ja, kann ich auch nicht. Sollen wir die nächste Kategorie ziehen? Kann ich auch nichts zu sagen. Aber mir ist gerade noch was Oh. eingefallen und das war eigentlich einer meiner Lieblingsserien und ich fühle mich gerade schlecht, dass sie mir nicht eingefallen ist. Oh, Achtung. Ich schenke sie dir, damit du auch eine sagen kannst. Oder du kannst auch Dankeschön. OC California haben, wie du willst. Und zwar Okay. rede ich von Orange is the New Black. Ah. Stille. Habe ich halt auch nie gesehen. Oh, ich liebe Frauenknast-Serien. Wobei, das ist die einzige, die Okay. ich geguckt habe. Es gab doch auch so eine deutsche Frau-Knast-Serie, oder? Hieß es nicht einfach der Frauenknast, wo die dann immer so mit dem Mittelfinger hinter Aha, diesem Gitter ja. standen? Ja, mit dieser Ja, burschikosen. genau, mit den dunklen Haaren und der tiefen Ja, ja, Stimme. ja. Ja, ich glaube, das habe ich wirklich nicht geguckt, aber das hieß, glaube ich, einfach der Frauenknast. Frauenknast? Ja, doch, ich glaube schon. Kann sein. Ja. Siehst du, jetzt haben wir zwei Serien. Sehr toll. Also jetzt wird jeder stolz sein auf uns, Ich, ja, eben. der sonst immer die Haare ausreißt, Ja. wenn wir über sowas sprechen. Wobei ich, da lief jetzt dieses Jahr die finale Staffel. Ah, das lief jetzt immer noch. Ja, dieses Jahr kam die letzte Staffel raus. Ja. Ich weiß gar nicht, Okay. wie viel das jetzt waren. Das waren schon einige. Sieben oder so? Könnte ich Ja, eigentlich mal wieder von ja. vorne anfangen. Hatten die auch einen guten Soundtrack? Ja, hatten sie. Aber So mal. nein, das möchte ich nicht. Jeder, der das kennt, der weiß jetzt ja, wie das Lied geht. Und die anderen können sich das mal anhören. Aber das ist auch ein sehr langes Intro. Also das ist so eins, Okay. was bestimmt anderthalb Minuten geht, wenn nicht sogar länger. Und beim Okay. ersten, wenn ich jetzt mehrere Folgen gucke, dann überspringe ich auch das Intro. Dann gucke ich es beim ersten, also gucke ich es einmal. Aber dann mir immer wieder dieses Lied anzuhören, ist dann auch irgendwann, weiß ich nicht, muss ich auch nicht unbedingt Ja. haben. Es muss schon wirklich gut sein, damit ich es immer wieder anhöre. Es gibt so ein paar Intros, Ja, welches denn? wo ich nie skippe. Das von Rita, Ja, das okay, das auch. ist gut, stimmt. Da haben wir ja Das schon mal ist drüber klar, gesprochen. oder? Ja. Genau. Das ist quasi unser Lied. Ja. Das ist unser Song. Und das von The Crown. Ah, okay, das habe ich nicht geguckt. Also, aber dort ist es wirklich so die Mischung von Optik und Ah, Musik. okay. Es ist nicht nur das Lied so, Ja. aber ja, Ja, es da gibt wird man so wirklich, hineingezogen. ja, es gibt wirklich gute, zum Beispiel auch von, ich habe ja jetzt Sopranos geguckt, so eine Mafia-Serie. Das ist auch ein ziemlich gutes Intro. Das ist einfach ein richtig schönes Lied. Der fährt dann da so durch die Ja. Straßen und das kannst du dir irgendwie voll gut angucken. Und das gucke ich auch sehr gerne. Aber also, das habe ich jetzt fertig geguckt, die Serie, aber das Intro fand ich auch immer sehr schön. Ja. Also gibt's schon. Ja. Aber im Das Gegensatz dazu ist. halt auch so super kurze, ne? Weil zum Ja. Beispiel, hast du Breaking Bad geguckt? Nee. Da ist das nur so 5 Sekunden, das Intro. Aber es ist auch Okay. irgendwie cool. Aber es ist halt so Ja. ganz anders als so diese langen, wo du dann erstmal so dir das so anhörst und anguckst und dann so dich so ein bisschen vorbereitest. Und bei Breaking Ja. Bad ist einfach so zwischendrin kommt dann, also kommt einfach dieser Ton und dann fängt es quasi an. Da lohnt sich's Okay, auch gar nicht, da auf darf Intro man überspringen zu drücken. Ich glaube, es wird da gar nicht ja. angezeigt, weil das so kurz ist. Das darf man nicht verpassen. Ja. Aber ja, es gibt schon wirklich viele gute Lieder da. So. Ja, das ist cool. Ja, so. Ja. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von allen irgendwie, von allen gleichzeitig, weil ich jetzt so alle Serien nochmal durchgehe und jetzt höre ich von allen die Lieder im Kopf. So. Hatten wir das nicht letztens? Ja, ich habe, glaube ich, die nicht rausgetan, die du hattest, deshalb bin ich gerade hier am Überlegen. Vielleicht habe ich deine auch noch drin. Instrument? Ja, Instrument hatten wir, ne? Ja, klar, die, ja, die Nasenflöte. Die werde ich nicht vergessen. Wie wär's? Hatten wir Gemüse, Obst? Nee. Ja, dann Gemüse, Obst. ja, die schöne Orange. Ja. Ja. Wie stehst du so dazu? Jetzt so zur Weihnachtszeit? Wobei, nee, das sind immer Mandarinen, ne? Das ist gar keine Orange. Nee, ja. Keine, ja. Also, gut, wobei die Orange kannst du in der Weihnachtszeit mit, wie heißt das auf Hochdeutsch? Nagali, die kleinen, ich weiß nicht, was das ist. Nicht Nelken, diese, Mensch, wie heißt denn das? So kleine braune, ist es was zu essen? Pieksdinger, Gewürze. Gewürz. Kleine. Klein, und die kannst du dann in die Orange stecken und dann duftet es gut. Zimt? Oder nein. Nelken? Ja, wahrscheinlich eben Nelken. Das könnte passen. Nelken, ja. Ich google zur Sicherheit. Gewürz, Nelken. Ja, also genau, das, Nelken. Ja, okay. Das macht man ja auch immer so in Glühwein rein. Ja, mit genau. Auch dann also die Gewürznelken. Ja, genau. Die kannst du im Winter eben in die Orange stecken. Und dann beduftet das den Raum. Hm. Und sieht hübsch aus. Okay. Deshalb verbinde ich es trotzdem mit der Weihnachtszeit, ja, auch stimmt. Wenn es keine Mandarinen sind. Stimmt. Ich bin aber keine, die jetzt die Orange sich irgendwie mitnimmt und dann auf Arbeit so auseinanderfriemelt und isst, weil ich finde das schrecklich. Ist mir viel zu anstrengend. Ja, entweder löst sich die Schale nicht oder es ist dann ein riesen ja. Sabberzeugs, weil alles saftet. Ja. Also das geht nicht. Was ich gerne mag, ist es halt im so Fruchtsalat drin. Dann schneide ich es mir klein. Oder jemand anderes. Und sonst halt wirklich. Oder jemand anders schneide. Oder sonst halt wirklich mit als Saft, also frisch gepresster Orangensaft, genau. Finde ich echt lecker. Ja, ich finde das auch, ich mag, ja, so im Obstsalat oder so finde ich es auch wirklich lecker. Ja. Ich finde es an sich auch lecker, aber mir ist das, ich mag den Prozess des Schälens nicht. Ja, ist total weil doof. So bei anderen, jetzt so beim Apfel, Birne, weiß ich nicht was, habe ich auch immer die Wahl, das einfach mit Schale zu essen. Aber eine Orange, das ist natürlich nicht so schnell geschält wie so eine Banane. Ja. Und das finde ich anstrengend. Ja. Deshalb ist es für mich auch für das zwischendrin stimmt. Nicht so. Nicht ideal. Nee. Aber wenn es jemand anders macht, ist okay. Dann esse ich das gern. Ja, das verstehe ich. Zwei Fun Facts zur Orange habe ich zu erzählen. Mhm. Fun Fact! Also gut, so fun. So fun du, ist nicht? Du kannst das. Ist ja Fact. Genau, ihr werdet nicht lachen. Okay. Die Orange ist in Marokko tatsächlich fast das einzige Dessert, das es gibt. Also egal, wo man essen geht oder ja. Es ist einfach, es gibt zum Dessert gibt es Orange mit Zimt. Hm. Oh, da muss ich direkt an Tequila denken. Also den Tequila Gold, den trinkt man ja mit Orange und Zimt. Und so hat man schon das zwei von drei Zutaten. Deshalb muss ich da gerade dran denken. Ja, es gibt ja Tequila Silver und Gold. Und Silver ist mit Salz und Zitrone. Und Gold okay. ist mit, also es sind auch unterschiedliche Tequila-Sorten halt. Okay. Und boah, da wird mir gerade richtig schlecht, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich glaube, ich kann Orange und Zimt nicht mehr so zusammen essen. Nicht? Da bin ich Tequila geschädigt. Aber das gehört doch... Ja, schade. Das gehört doch zusammen. Ja, das haben sich die Tequila-Macher wahrscheinlich auch gedacht. Oh, wilde Jugend machen. Ja. Ja. Man nannte mich nicht umsonst Jägermaren und hat mir Jägermeister okay. geschenkt. Okay. Okay. Ja. Aber das kann ich alles nicht mehr trinken mittlerweile. Bin zu alt. Das ist dann das Doofe, ne? Ja. Ich leide auch noch immer von meinem letzten Gin-Kater. Hm. Ich bin noch nicht Gin-bereit. Ja. Hm. Nee. Naja. Das war Fun Fact Nummer 1. Ah, es kommt noch einer. Und jetzt kommt. Das war aber schon so Fun Fact Nummer 2. Hast du das so aufgebaut, dass jetzt der Lustigere kommt oder war der Erste der Lustigere? Es ist schon lustig. Okay. Okay. Also, du hast herzlich gelacht jetzt vorhin schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich war ja letzte Woche in Dublin im Urlaub und habe dort teilgenommen an so einer Guinness-Tour, also im Guinness-Storehouse. Ach, hast du das gemacht? Okay. Mhm. Genau. Und auf der Busfahrt hin haben sie uns halt gesagt, Guinness sei natürlich das beste Getränk der Welt und es sei so gesund. Also es hat viel Eisen drin und keine Ahnung. Und es habe weniger Kalorien als ein Glas Orangensaft. Wow. Wow. Das ist wirklich ein Fun Fact. Oder? Ja. Gell? Bist du dir sicher, dass du die richtig verstanden hast? Und nun greifen alle zum Guinness. Ja, es war sogar auf Deutsch. Ach so, okay. Waren. Vielleicht war es ein Übersetzungsfehler. Na gut, also ich meine, Orange hat halt schon viel Zucker drin. Ja, so. Krass, okay. Und hast du auch welche Deshalb getrunken? Kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe immer so dran genippt. Aber nicht so. Und im Storehouse drin musste ich ja eines trinken, weil das war halt im Preis inkludiert. Ja. Aber ich mag den Schaum lieber als das Getränk dann. Okay, der Schaumanteil ist ja etwas geringer als der Bieranteil. Leider. Leider. Ich habe jetzt aber für ins Büro Mitbringsel mitgebracht, also Karamell und Schokolade. Beide mit Guinness drin verarbeitet und das ist echt lecker. Also so mag ich Guinness. Das hatte ich auch gekauft, glaube ich, so Schokolade mit Guinness, als ich in Dublin war. Ja. Oder? Die sind lecker. Ich erinnere, ich weiß, dass ich die gekauft habe, aber habe ich die auch gegessen? Ich kann mich gerade irgendwie nicht erinnern. Ja, doch, ich weiß. Ich glaube, ich finde das ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Nicht gut? Ja, weiß nicht. Also sie waren alle begeistert im Büro. Okay, gut. Das ist alles weg. Das ist gut. Ja. Und du magst Guinness? Nee, auch nicht so. Also, ich hatte das nur, als wir da waren, mal so auch nur einen Schluck probiert, aber ich finde es auch nicht so. Ich mag, also, das schmeckt so abgestanden. Also, so die Kohlensäure ist ja aber nicht so richtig. Fandest du nicht auch im Storehouse drin, es roch so gut? Ja, da war ich ja gar nicht. Ah, du warst nicht, aha, nee, ich bin es klang so, als du hast es auch gemacht. Nee, ich habe das generell halt nur in unserem Pub mal probiert, aber. Ah, verstehe, okay. Nee, in der Brauerei war ich gar nicht drin. Okay. Bin vorbeigegangen. Ja, also dort drin roch es echt lecker, so nach Karamell, Kaffee, ja, halt all diese Röstaromen. Ja, oh, ja das war gut. Ja. Ja. Ja. Wie sind wir jetzt von der Orange auf Guinness gekommen? Das Glas Orangensaft. Ach ja. Das mehr Kalorien hat. Das stimmt, der Fun Fact. Ja. Genau. Aber ich habe jetzt meine Beweisführung abgeschlossen zum Thema Orange. Ja. Du darfst jetzt dein Gemüse Ich Obst weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt. Oh. eher ein bisschen kreativ. Die Ofenkartoffel. Das habe ich auch die ganze Zeit im Kopf gehabt, ne? Ofenkartoffel. Wirklich? Ja, aber dann dachte ich, das kann ich ja nicht sagen. Das ist ja nicht das Gemüse. Fake. Ja. Gut, in manchen Ländern ist die Kartoffel wirklich ein Gemüse. Also wird als Gemüse angesehen. Ja, aber ja nicht als Ofenkartoffel. Ja, gut, okay. Das ist ja, aber ich habe mir gerade Hilfe dazu geholt. Meinen Joker, sozusagen. Oh. Und da steht, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Achtung. Der Ölkürbis. Hä? Den muss ich jetzt mal kurz googeln, weil ich nicht weiß, wie der aussieht. Das klingt seltsam. Ah, das ist einfach ein ganz normaler... Also, wenn man Kürbis. Ölkürbis eingibt, kommt als Suchergebnis Gartenkürbis. Okay. Also, es scheint einfach ein ganz normaler Kürbis zu sein. Ja, Kürbiszeit fängt spannend. Ja jetzt an, ne? Ja, endlich. Ja, ich freue mich. Ja, ich auch. Sowieso, die Herbstküche ist so toll. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gute Zeit. Ja. Was? Nee, ich habe gerade nur gedacht, wie viele Pausen wir gemacht haben. Wir beide. Ja. Zieh du doch mal die nächste Karte. Wir sinnieren halt über Essen. Ja. Da können wir nicht denken. Das sabbern wir. Das stimmt. Oh. Eine neue Lieblingskategorie seit der Folge M eigentlich. Also wir hatten sie jetzt noch nicht. Aber die Erklärung ist jetzt, läuft völlig ins Nichts. Okay, ich verstehe es auch gerade noch nicht. Okay. Aber du wirst es verstehen, sobald ich die Kategorie nenne. Ja. Sie hat mit unserer App zu tun, wo wir immer noch einen Entwickler suchen. Ja, aber was haben wir denn für eine Kategorie, die dazu passt? Okay, sag. Urlaub. Was haben wir uns dabei nochmal gedacht? Wo man Urlaub machen kann? Ja, die treffen sich ja dann dort, wenn man matcht. Ah, okay. Und wir machen jetzt diese Saskia präsentiert Google-Urlaube. Stimmt, ja. Dann Kategorie, oder? Ja. Dann sage ich. Ja. Gibt's irgendeine? Dann sage ich Ostsee. Oh. Dann präsentier mal die Ostsee. Sag noch ein Wort dazu, vielleicht, währenddessen ich das Urlaub an der Ostsee alles vorbereite. Warst du schon an der Ostsee? Oh, Entschuldigung, musst du kurz gehen. Die Ostsee. Es ist auch schon spät. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, ich war nur in der Nordsee. Oder warte. Was liegt denn so? Warst du in der Nordsee oder warst du an der Nordsee? Wo war ich? Warst du in der Nordsee oder warst du an der Nordsee? Sowohl als auch. Aber das Wasser ist ja schon kalt. Ich war mal ganz im Norden von Dänemark, wo Ostsee und Nordsee sozusagen aufeinandertreffen. Oh. Da war ich auch in der Nordsee. Und es sieht auch richtig verrückt aus, weil so ein bisschen die Wellen so aus beiden Richtungen kommen. Weißt du, wie ich meine? Ah, ja. Also die ja. verschwimmen so ein bisschen komisch miteinander. Und es ist nicht ein okay. so eine gleichmäßige Welle, sondern es ist so ein bisschen... Das sah ganz cool aus. Ja, das klingt gut. Aber so klassisch in Deutschland an der Ostsee war ich nicht. Da habe ich dir was zuvor. Ja? Ja. Wo warst du denn? Ich war schon auf Usedom. Ah. Weil es gab eine Zeit, da konnte man von Bern direkt nach Usedom fliegen. Okay. Und das habe ich dann mal gemacht. Und das war echt cool. Ja? Aber eben, es war cool. Also ins Meer bin ich nicht okay. gegangen. Es gab auch ganz viele Quallen Ah, okay. am Strand. Aber ich mochte so dieses Feeling und halt die Strandkörbe. Das ist toll. Ja, das stimmt. Und man schwitzt nicht so vor sich hin. Das ist ja ein angenehmer Strandurlaub. Das stimmt. Ja, die Ostsee ist leider nicht am Sächsischen Meer, sondern Baltisches Meer. Ja. Ja. Sie ist 412.005 Quadratkilometer groß und bis zu 459 Meter tief. Boah. Ja. Sehr empfehlenswert ist die Ostsee eben wegen der Dünen und natürlich der Strandkörbe, die ich vorhin schon erwähnt habe. Was auch sehr schön ist, sind die Stege, die so hinausführen, und dort drauf sind dann hübsche Gebäude, mhm, wo man was trinken kann oder was essen, mhm, kann oder Postkarten kaufen kann. Die Möwen, viele Möwen. Was ich auch sehe, sind tote Fische im schön, ja. Sand begraben. Mhm. und dann, was haben wir noch? Ah, es ist tatsächlich also sehr ein geeigneter Ort für Dates. Also ich sehe hier auch ein Bild mit einem Paar am Meer, am Strand, okay, Hand in Hand. Also prädestiniert dafür, ja, das klingt gut, sich dort zu treffen. Schöne Sonnenauf- und Untergänge. Ja. Ich überlege gerade, ob es wirklich beides gibt. Aber ja, wieso nicht? Schon. Sonnenaufgang, ja, und Sonnenuntergang. Ja, aber über Meer, kann beides über Meer sein? Puh. ja, kommt drauf, naja, an. Naja, ich sag mal so, findet es raus, wenn ihr dort seid. Ja, es kommt drauf an, wo du halt bist, ne? Ja. Mir ist auch gerade aufgefallen, ich war doch schon mal an der Ostsee. Okay. Weil ich schon mal in Kiel war. Das ist doch auch an der Ostsee, oder? Weißt du nicht, okay. Leider nicht. Aber ja, doch, das ist an der Ostsee. Okay. Halt nicht so, also ja, liegt da in der Nähe. Liegt da so rum. Ja, liegt da so rum. Mein Urlaub führt uns in die USA. Okay. Ich wollte gerade sagen, das schreibt man aber mit U. Ja. Mist. USA. USA. nach Orlando. Ah. Und dort gehen wir ins Disney-Pärkchen. Ich glaube, das ist dort. Ja. Oder? Ja. Genau. Ich glaube, ich war auch schon mal in Orlando. Wirklich? Bin ich kurz verwirrt. Ich glaube, ja. Ich glaube schon. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Da sind ja so ganz viele Parks. Ich glaube, ich war in irgendeinem, ja, anderen. Universal ist, glaube ich, auch. Ja, da war ich. Okay. Ist das in Orlando? Cool. Okay, dann. Ja, also von den Bildern her schon, ja. Okay. Aber wir gehen jetzt eben ins Disney World. Ja, okay. Dort machen wir nicht. Urlaub im, ja, Disney World. Das ist das schöne Schloss, ist dort. Mit Feuerwerk. Mhm. Tagsüber. Was gar keinen Sinn macht. Ja, geht. Je nachdem, wie düster der Tag ist. Hält sich in Grenzen. Ja. Aber gibt es da noch mehr zu sagen? Ist halt auch schwierig, wenn man selbst nie da war und das dann einfach Zuhörer, ja, verkaufen gut, will. Ich meine, ich war auch noch nie in Moldawien. Das stimmt. Und das hast du uns ziemlich gut verkauft. Ich habe gehört, die Buchungen sind in die Höhe geschnellt. Ja, glaub auch. Ja, also er geht dorthin, erlebt Minnie Maus, Mickey Maus, Donald Duck, Goofy, und Pluto und habt Spaß, ne? Ja. Auch hier, es gibt ein Bild von einem Paar vor dem Schloss, das sich küsst. Wow. Also auch dieser Ort ist einfach wunderbar Ja. gemacht für euer erstes Date. Wundervoll. Ja. Ja, ich glaube, es ist quasi selbstredend. Da Ja, muss ich gar nicht glaube so ich viel auch. verkaufen. Soll ich noch eins ziehen? Ja, gerne. Ich gucke. Also ich gucke nicht, sondern ich ziehe. Oh, jetzt habe ich Serien gezogen, das hatten wir doch schon. Ja. Warte. Süßigkeit hatten wir auch letztes Mal, ne? Also beim N. Da wollte ich ja doch die Nachos sagen. Ah ja, Durfte ich ja stimmt, nicht. ja. Warte, Oh, arme Maren. dann eine Farbe. Ah, schön. Ocker. Ist mir auch als erstes eingefallen. Ocker, das klingt so blöd, ne? Ocker. Aber inwiefern unterscheidet sich Ocker von Bronze? Und von Ist es beige. nicht so ein bisschen selber? Ja, doch. Ist Ocker, hat Ocker noch ein bisschen mehr Grün drin? Ja, ich oder auch so ein bisschen mehr gelblich, oder? Ah, okay. Und ich glaube, das sind halt nur so Nuancen Unterschied. Ja. Ob es jetzt Ah Ocker ja, oder. sehr gelb. Ah ja. Ja. Also ich glaube, ja. Ocker ist so Wüste. Ja. Ja. Ich habe keinen Bezug zu der Farbe. Ich auch nicht. Ocker. Klingt auch so doof. Ist ein seltsames Wort, ja. Ja. Ja, gut, Hocker Glaubst du, es hat was mit gibt es Hocker zu auch. tun? Nein, Hocker, Ocker. wahrscheinlich nicht, aber Ein ockerfarbener Ocker, Hocker? Ocker. Ha, Der das wäre Ockerhocker? clever. Ocker, Hocker. Ja. Komischer Name auf jeden Fall. Mir ist neben Ocker aber auch noch eine andere Farbe eingefallen. Ja. Und zwar ist das die Farbe, die meine Hose hat, die ich gerade trage. Okay. So heißt die Farbe nicht, aber nah dran. Und zwar. Orange. Oh nee, zum Glück nicht. Nein, es ist auch nur eine Jogginghose, die ich gerade trage, aber sie ist olivgrün. Oh, schöne Farbe. Ja. Das ist gut, ja. Ja, und das ist eine schöne Farbe, finde ich. Hast du ja schon gesagt. Ich wiederhole es nochmal. Schöne Farbe. Erzähl mir mehr. Komm, wir haben noch 10 Minuten. Hau raus. Ja, olivgrün. Also früher, um jetzt mal hier die Modeecke auszupacken. Früher hatte ich richtig viel so Naturtöne an. Also so olivgrün und Ja. so beige und also so Naturfarben quasi. Aber irgendwann hat das so ein bisschen aufgehört. Und dann habe ich halt auch mehr so, also grau ist jetzt auch nicht unbedingt keine Naturfarbe. Aber auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, nicht mehr so diese, also olivgrün habe ich, glaube ich, bis auf diese eine Jogginghose hier fast gar nichts. Ich überlege auch gerade, ich glaube, ich habe auch nichts. Dabei ist es Leider. eigentlich so eine schöne Farbe, aber. Ja, aber verträgt sie sich mit jedem Hauttyp? Nee, das glaube ich nicht. Aber bei mir ist es eigentlich ganz gut. So mit dunklen Haaren passt es eigentlich ganz gut zusammen. Ja, das stimmt. Für die Leute, die nicht wissen, wie ich aussehe, ich habe dunkle Haare. Gibt bestimmt einige, die das nicht wissen. Ja. All die, die uns ja jetzt noch schreiben Genau, wir kommen werden, ja mit den Mails gar nicht weil mehr sie hinterher, ne? Folge N Ja. hören. Ja. Wir kommen wirklich nicht mehr hinterher, das zu beantworten Ja. alles. Dass wir überhaupt Zeit Genau. gefunden haben, uns Hört heute zu bitte. treffen. Ja. Danach schreiben wir wieder bis Mitternacht noch Ja. weiter, oder? Hört bitte auf damit. Musst du kurz was trinken? Warte. Es gibt ja auch Oliv als Hautturmfarbe. Ja, ja, das stimmt. Das ist eigentlich schön, wenn man so Oliv, also olivbraun wird. Wenn es nicht, ja, wenn es nicht ins Fahle geht. Ja, das stimmt. So olivfahl, das ist dann ja, weniger. Das stimmt. Aber ja. Magst du eigentlich Oliven? Entschuldigung. Bisschen am Wasser war verschluckt. Deine Reaktion auf Oliven? Nee. Ja, ich mag Oliven. Ja, ich nehme mich auch. Oliven und Olivenöl und ja, also alles lecker. Alles lecker. Marinierte Oliven. Oh, ich mag sehr gerne Oliven mit Mandeln drin. Ah, die sind gut, ja. Weil dann hast du so, ja, das ist so ein bisschen was Knackiges innen drin. Das mag ich sehr gerne. Ja. Ja. Also mit Mandeln kann ich sehr empfehlen. Aber ich mag auch, eigentlich mag ich auch ganz viele. Ich mag auch so schwarze. Aber auch gefüllt mit Knoblauchzehen. Das ist auch lecker, das ist ja auch lecker. Das ist halt krass, ne? Weil es ist halt Knoblauch. Aber ja, ja. Das stimmt. Ja. Zu Oliven passt das halt auch gut. Oder auch mit so Paprika oder so gibt's ja auch. Mag ich auch alles. Ja. In Dublin hatten wir welche, die waren mariniert mit Zitronenzessen und Rosmarin. Oh, das ist auch gut. Ja. Das war lecker. Weil die Oliven selbst waren jetzt nicht so besonders, aber mit der Marinade so. Ja. Das ist sehr gut. Boah, jetzt habe ich Bock auf Oliven. No, hast du welche? Bin mir nicht sicher. Kann eigentlich gut sein, dass wir noch was haben. Eigentlich ist es ja was Praktisches, wenn man ja im Kühlschrank. Das stimmt. Und ich glaube, wir haben sogar. Ich muss mal gleich gucken. Das wäre schön. Ja. Apropos Olivenöl, minus Oliven, also Öl. Da sind wir wieder beim Ölkürbis. Genau. So schließt sich der Kreis. Stimmt, Ölkürbis ist ja gar nicht mit O. Oh, stimmt. Ich meine natürlich Ölkürbis mit OE geschrieben. Ist doch klar. Natürlich. Ich war heute einkaufen und bin durchs Ölregal und habe dort entdeckt, dass es ein Blaumohnöl gibt. Was ist denn das? Ja, Mohnöl. Das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht, aber ich bin voll gespannt, wie das schmeckt. Hast du gekauft? Ja, es war ein bisschen teuer und ich hoffe, ich kann es aufbrauchen bis zum Verfallsdatum, aber ich muss das ausprobieren. Und die Flasche sieht so hübsch aus. Oh, okay. Sieht die hübsch aus. Mhm. Steht da irgendwie drauf, wofür man das verwendet am besten? Oder hast du irgendwas rausgefunden? Nee, es ist einfach kalt gepresst. Also, das weiß ich. Ja, okay. Mehr nicht. Wahrscheinlich vielleicht so für einen Salat. Ich wollte gerade fragen, ist es eher so für einen Salat oder für irgendwelche? Ich habe das Gefühl. Okay. Weil es steht quasi so Kornblumen... Ölgedöns. Also, das steht da drauf. Ja, genau so. Okay. Ja, muss immer drauf achten. Ja, ob's das aber mehr Infos habe ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf und freue mich jetzt schon, das auszuprobieren. Ja, werde ich. Sich das lohnt. Wenn wir daran denken. Ja. Was für eine Farbe hat das? Hast du das schon erkennen können? Nee, das habe ich noch nicht. Okay. Es gibt sogar eine mohnöl.info Website. Scheint also ein Ding zu sein. Verwendung von... Ja, aber... Verwendung von Mohnöl. Ja, super. Der erste Satz. Gemahlene Mohnsamen werden aufgrund ihres hohen Fettgehalts ziemlich schnell ranzig. Na toll. Na toll. Nussige Geschmack. Ja, aber sag doch. Mohnöl in der Küche. Rezepte mit Mohnöl gibt es für Dressings, Müsli, Süßspeisen, andere Kaltgerichte. harmoniert mit Tomaten, Spargel, Karotten, Kartoffeln, Nudeln. Oh, das klingt gut. Gell? Ja. Ja, also ich werde es ausprobieren, ich werde Ja, berichten. bitte. Bin gespannt. Sehr gut. Ja. Ja. Ich glaube, wir hören jetzt besser auf, weil meine Nase Ich wird wollte gerade immer mehr sagen, zu. du hörst dich auch schlimmer an als am Anfang. Aber das war bei mir auch, dass das Dankeschön. irgendwie, je länger man Ja. redet, desto mehr geht die Ja. Nase zu. Ja. Ja. Hier ist dann. Ja, dann. Ich werde jetzt noch ein bisschen inhalieren. Klingt gut. Gell? Ja, dann mach das. Ja, Und werde ich. wir hören uns beim ABCDEFGHIJKLMNOP. P. Beim P. Dort brauchen wir einen Popschutz. Ja. Ja, Okay. wir besorgen ein Mikro. Also ich besorge ein Mikro. Okay, ich bin gespannt. Ja. Okay. Okay. Tschö. Tschö. Und stopp.